Gespräch 2. Haben Sie aktuell wegen Ihrer Pollenallergie Beschwerden? Nein, im Moment geht es. Das ist ja fast nur im Frühjahr. Ist es in erster Linie mit einer fließenden Nase und Augenjucken verbunden oder bekommen Sie auch Atemprobleme wie Luftnot? Vor allem die laufende Nase. Aber mit der Atmung ist alles in Ordnung. Sind Sie denn noch gegen andere Stoffe oder Medikamente allergisch? Ja, natürlich. Penicillin.